Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, mein Partner kann mich nicht befriedigen. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, wenn ihr unzufrieden seid mit eurer Freundin, eurem Freund, eurem Ehemann, eurer Ehefrau, dann ruft mich an und erzählt mir davon, wenn ihr mögt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer ist Michael. Michael ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Michael. Du hast dich zu dem Thema gemeldet. Daraus schließe ich, dass du sehr unzufrieden bist mit deiner Freundin, gehe ich mal von aus. Ja. Inwiefern? Ja, inwiefern? Sie kann mich halt nicht befriedigen, so wie meine Ex. Ja. Wie lange bist du denn mit deiner jetzigen zusammen schon? 3 Monate. Erst 3 Monate? Ja. Was müsste sie denn tun, damit du zufrieden bist? Ja, was müsste sie tun? Sie müsste mich so befriedigen wie meine Ex. So, das sagt, hilft uns jetzt noch nicht so sehr viel weiter. Fangen wir es mal anders an. Was kritisierst du an deiner jetzigen Freundin? Ist sie zu langsam? Ist sie zu langweilig im Bett? Oder, sag du? Ja, sie ist zu langsam und zu langweilig, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir das wiederholt, was ich gerade gesagt habe. Erklär's mir bitte, ich will es wissen. Was ist da los mit der Frau? Ja, sie will immer wieder dasselbe. Mhm. Und du willst immer wieder was anderes? Ja, genau. Aha. Bisschen Abenteuer. Ja. Was heißt denn immer wieder dasselbe? Wie sieht denn dasselbe bei ihr und bei euch aus? Ja, wie sieht das aus? Also sie will immer wieder fast dieselben Stellungen und so und nicht so wie meine Ex. Und sie, meine Ex, die hat mehr so Abwechslung gewollt. Ja, also die neue, erst 3 Monate alte Beziehung, die neue Freundin, hat immer dieselbe Stellung. Welche Stellung ist es denn? Missionar. Stellung. Ja. Gut, nun bist du ja auch ein aktiver junger Mann von 23 und musst da ja auch nicht liegen wie eine Flunder, sondern könntest ja auch ein bisschen Action in die Sache bringen, oder? Ja, ich habe mit dir auch schon drüber geredet, wenn er versucht zu reden drüber. Ich würde sagen, du sollst ja nicht viel reden, du sollst über was machen im Bett, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Aber ich habe schon mal mit dir drüber geredet, aber ich habe gesagt, versucht zu drüber reden. Und, ja, sie blockt immer ab und so. Mhm. Wie oft schlaft ihr denn miteinander? 3-4 Mal die Woche. Mhm. Und obwohl alles noch so frisch ist, langweilt es dich schon? Ja. Ja. Aber warum, wiederhole ich jetzt nochmal die Frage, direkter sogar, warum machst du denn nicht andere Sachen in der entsprechenden Situation? Ja, bei mir ist das Problem, ich habe immer ein bisschen Angst drauf zuzugehen und so. Ja, halt schüchtern ein bisschen, ne? Aha, also du, das ist ja eine tolle Sache. Du bist selbst schüchtern und willst dich aber ganz kreativ bedienen lassen. Ja, so in etwa, ja. So einer bist du. Und jetzt muss das arme Mädchen, kriegt jetzt die Schimpfe ab. Mhm. Hm. Ja, also der ganz Vitale bist du nicht, ne? Merke ich auch so im Gespräch. Wie soll es denn weitergehen? Jetzt hast du mit ihr schon gesprochen, du selbst unternimmst nichts in der entsprechenden Lage und Situation. Siehst du die Beziehung ernsthaft gefährdet? Naja, also, weiß ich nicht. Also, bei uns ist das Problem, Michael, die Granate, wow. Ja, ich habe ein Problem. ich sehe dich gerade im Fernsehen, deshalb. Also, ernsthafte Frage, hast du Angst, dass die Beziehung kaputt geht? Ja. Ja. Also nur wegen der fehlenden Stellungen? Ja, und ja, sie ist auch jetzt schwanger von mir im 2. Monat. Ach, das ging aber flott. Ja, es ging flott, ja. Da sind wir in einer ganz anderen... Bitte? Kondom war schuld. Ah ja. Gut, das ist eine ganz andere Thematik, die müssen wir jetzt hier nicht vertiefen, das ist ja auch nicht unser Thema. Nee, vielleicht besser, wenn wir es nicht vertiefen würden. Michael, jetzt sag mir doch noch zum Schluss, welche Stellung du denn so bevorzugst, wenn die Frau denn aktiver wäre? Bevorzugen? Ein bisschen intimer, ein bisschen, ein bisschen ruhiger oder so. Ruhiger? Na, ruhig ist deine doch. Ja. Ich bin froh, dass ich nicht deine Freundin bin, Michael. Ich glaube, ich würde ein bisschen verrückt mit dir, oder durch dich. Ja. Du bist am Umnörgeln und bist eher selbst so ein bisschen schlaftablettenmäßig drauf, ne? Oder? Ja, schon, ja. Na gut, aber ich will dich auch nicht ärgern. Tatsache ist, du bist unzufrieden, weil das mit deiner Freundin nicht so richtig klappt. Ja. Weil es immer nur eine Stellung gibt, eine Missionarsstellung, und du hättest gerne noch andere Sachen. Ja, Abwechslung wäre nicht schlecht. Abwechslung. Dann wünsche ich dir von Herzen Abwechslung. Okay. Tschüss, Michael. Tschüss. Ja, meine Lieben, das Thema heißt also, mein Partner kann mich nicht befriedigen. Ich würde gerne mit euch reden. Wenn ihr mir das vielleicht noch ein bisschen detaillierter erzählen könntet, wie Michael gerade, wäre ich doch sehr froh. Nun ist das Ganze ja nicht immer so lustig. Es gibt ja Beziehungen oder Ehen, die über Jahre oder Jahrzehnte laufen, eigentlich vielleicht sogar so platonisch sehr gut laufen, aber sexuell eben überhaupt nicht, zumindest für die eine Seite nicht. Und wenn man das viele Jahre oder vielleicht 10 Jahre mitgemacht hat, ist das alles andere als lustig, und man sagt, ich finde keine Befriedigung bei meinem Partner. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111, oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Und der nächste Anrufer ist die Anruferin, ist Diana, und Diana ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Diana. Hallo, mein Thema ist, ich kann irgendwie meinen Mann nicht befriedigen. Ah, so rum. So rum, ja. Also nicht mein Partner kann mich nicht befriedigen, sondern du kannst deinen Mann nicht befriedigen. Ja, so ungefähr, ja. Was heißt das? Was heißt das genau? Ich bin mit meinem Mann jetzt 6,5 Jahre zusammen, seit 2 Monaten verheiratet mit ihm. 6,5 Jahre schon? 6,5 Jahre. Das heißt, du warst 14,5, als genau. Ihr... Das ist dein erster Mann? Genau, mein erster richtiger Freund, ja. Vorher war nicht viel. Ah, so 3 Wochen Beziehung, wie man das als Teenager. Okay, ja. Ja, und ich bin noch Jungfrau. Du bist noch Jungfrau? Ja, ich bin noch Jungfrau. Wie bitte? Ihr seid 6,5 Jahre zusammen, ihr seid verheiratet. Ja. Und du bist noch Jungfrau? Ich bin noch Jungfrau. Erkläre uns, was da... Wir hatten es immer versucht, ins Bett zu gehen, und dass er mich entjungfert. Doch, es hat mir immer verdammt wehgetan. Mhm. Und seitdem, also bin ich immer noch nicht entjungfert. Sag ich jetzt mal so. Ja, also ihr hattet noch kein Mal den klassischen Geschlechtsverkehr? Nein, noch nicht. Hattet ihr denn überhaupt Sex schon? Petting hatten wir. Petting, das heißt also, es gab einen Orgasmus, es gab die Höhepunkte. Genau. Bei ihm, aber bei dir auch? Genau, ja richtig. Aber er fragte dann immer, sollen wir es dann jetzt mal richtig probieren? Mhm. Und bei mir ist das, ich block dann immer direkt ab, weil ich weiß, es wird wehtun. Mhm. Und er sagt immer, ja, komm, ist okay. Mhm. Ich verstehe es, und nächstes Mal. Und das zieht sich halt jetzt schon seit 6,5 Jahren so hin. Das ist ja unglaublich. Das müsste doch eigentlich bedeuten, dass eure Beziehung, eure Ehe, diesbezüglich eigentlich sehr gefrustet ist, oder? Ja, also mich jetzt selber, also mich belastet das jetzt schon, weil ich jetzt nicht weiß, wie es jetzt bei ihm innerlich aussieht, weil er sagt immer vornherum, ja gut, ich akzeptiere es. Wie alt ist er? Er wird jetzt 30. Ach so, 30. Das heißt, er hat schon diverse Erfahrungen hinter sich. Ja, ja. Also klar. Vor eurer Beziehung dann auch. Ja. Wenn, habt ihr denn Petting-Geschichten öfters oder auch nicht mehr so oft? Ja, das haben wir doch schon öfters. Nur sobald er dann kommt, sollen wir mal, dann blocke ich direkt ab. Mhm. Macht dir das denn Spaß, wenn ihr in dieser Art und Weise sexuell miteinander verkehrt? Ja. Das schon? Das macht mir Spaß. Da bist du auch völlig entspannt, und gibt es Oralverkehr? Nein. Nein. Nein. Warum so empört? Nee, weil ich darauf irgendwie nicht so verstehe, sag ich jetzt mal. Auch nicht passiv, das heißt, wenn er das bei dir macht? Nein, das mag ich nicht, nein. Warum nicht? Das gefällt mir auch nicht, schon wenn man das selber so im Fernsehen sieht. Also nee, das ist nicht so mein Ding. Mhm. Nee. Dann ich fasse ihn schon am Glied an, sodass er auch dann zum Höhepunkt kommt, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber ansonsten, wenn er dann sagt, komm so, nee, dann... Da muss ich erstmal ein bisschen intimer fragen, um das Ganze zu verstehen. Da bleibt dann ja nicht viel übrig, als dass du ihn an den entsprechenden Stellen anfasst. Ja. Darf er dich denn anfassen zumindest so? Ja, ja, das darf er schon. Mhm. Das darf er schon. Und dadurch kommst du dann auch zum Orgasmus? Ja, klar. Das schon? Mhm. Ja, ja, das schon, ja. Mhm. Und mich belastet es schon. Mhm. kann ich verstehen. Das muss dein Freund oder dein Mann wird ja verheiratet, auch belasten. Ja. Hast du mal, ich meine, das ist ja doch eine lange Zeit und ich vermute mal, dass da schon irgendetwas Tiefgehenderes hintersteckt. Wenn man so lange sich so versperrt oder wenn Frau sich so lange versperrt, und ist die Beziehung denn gut? Ist die glücklich, harmonisch? Ja, wir haben keine Probleme. Wir haben vor 2 Monaten geheiratet. Ja. Wir haben es gut durch den Kopf gehen lassen. Und also umso sonderbarer finde ich das. Hast du denn schon mal versucht, in den letzten Jahren dich irgendwo beraten zu lassen? Hast du mit deinem Gynäkologen mal gesprochen, mit deinem Psychologen? Ich habe mal mit meinem Frauenarzt darüber gesprochen, ob man da irgendwas machen könnte. Und er meinte, es gibt in letzter Zeit viele Frauen, die dieses Problem haben. Er hat es jetzt schon öfters gehört. Ich muss dazu sagen, ich habe auch noch eine Freundin, die auch dieses Problem hat. Die ist genauso alt wie ich. Und er meinte, man könnte schon was dran machen, nur ich würde es später bereuen und ich soll es weiterhin so probieren. Wie, was meint er damit? Was ist das für ein seltsamer, für eine kryptische Auskunft? Ja, was hat er mir nicht gesagt. Was meinte er damit? Man könnte da was machen und du würdest es später bereuen? Man könnte das Jungfernhäutchen eventuell dann kaputt stechen oder schneiden oder wie auch immer. Wobei ich dich jetzt so verstanden habe, dass es dir gar nicht so direkt um das Jungfernhäutchen geht, sondern um den Akt als solchen. Es tut aber auch weh. Ja, ja. Es tut weh. Und davor habe ich auch tierisch Angst. Aber du hast auch Angst vor dem Eindringen deines Freundes, deines Mannes in dich? Ja, auch, ja. Hast du früher als Kind oder als Jugendliche irgendwann mal was Unangenehmes in Sachen Sexualität oder mit deinem Geschlechtsteil erlebt? Jein, sag ich jetzt mal. Jein. Also in einem Jein ist ja auch ein bisschen ein Ja. Was ist das? Das ist, ich sag mal, es ist nie rausgefunden worden. Da ist irgendwas mit meinem Vater offen, worauf ich mich nicht dran erinnern kann. Ich war zu der Zeit 8 Jahre alt. Aber darüber möchte ich eigentlich nicht so reden, weil ich selber nicht im Klaren bin, was da jetzt nun war. Ja, aber du hast ja, wie kommst du denn überhaupt auf diesen Anhaltspunkt? Was meinst du jetzt? Ja, dass du sagst, da war vielleicht was mit meinem Vater. Wie kommst du darauf? Ja, da müsste ich die Geschichte erzählen und die ist doch ein bisschen lang, weil es wird vermutet, dass er mich angefasst hat, als er besoffen war, nur es ist nie jetzt so bewiesen. Das müssen wir auch nicht, wenn dir das unangenehm ist, jetzt hier vertiefen, weil du deshalb ja auch nicht angerufen hast. Ja. Aber ich finde das wiederum einen interessanten Hinweis, Diana, warum deine jetzige Situation so ist. Vielleicht gibt es da wirklich einen direkten Zusammenhang und man hat, oder dein Vater hat dir etwas Übles angetan in der Zeit. Und das ist so tief in deinem Unterbewusstsein, dass du dich einfach sträubst und noch Angst hast vor einer weitergehenden Sexualität. Ich will es mal so ausdrücken. Ja gut, ich sag mal, ich habe es jetzt noch nie so in den Vordergrund gestellt. Ich habe es auch meinem Mann erzählt, aber ich bin jetzt eigentlich, auch wenn ich jetzt mit ihm zusammen im Bett liege, denke ich eigentlich nie daran. Also das Problem ist ja bei solchen Sachen, dass die Frauen oder den Menschen, es gibt ja auch Jungs, denen das widerfahren ist, dass denen das gar nicht so bewusst ist und dass du gar nicht daran so denken kannst. Aber dass im Unterbewussten viel Verletzung anzutreffen ist. Und aufgrund dieser Verletzung man Angst hat oder verkrampft ist oder irgendwie reagiert, was man sich nicht so erklären kann. Und das ist ja in deinem Fall so. Ja, guck mal, wenn man einen Freund hat so lange, so 6 Jahre, man liebt sich, es ist innig, da hätte es ja längst schon passieren müssen. Ne? Aber irgendwas in dir ist ja eine Macht, irgendwie etwas, was dagegen spricht. Ja, weil ich will ja schon, nur ich klappe direkt ab. Es ist direkt alles zu. Ja. Also, ich möchte erstmal gerne, dass du jetzt noch ein paar Worte mit meiner Psychologin redest. Das ist die Heide. Heide ruft dich gleich an. Zudem würde ich dir sehr dringend empfehlen, das wird Heide sicher auch gleich machen, dass du auch auf jeden Fall mal selbst einen Psychologen aufsuchst und zu einer Beratung gehst. Okay. Um einfach mal zu klären, was da vielleicht in deiner Vergangenheit, in der tiefen Vergangenheit passiert ist. Und ob es da einen Zusammenhang gibt mit jetzt. Okay, alles klar. Ja? Du legst auf, Heide ruft dich an und ich wünsche dir und euch alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Super. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heißt heute Nacht, mein Partner kann mich nicht befriedigen. Wenn das in eurem Fall so ist, dass ihr selbst sagt, ja, mein Partner kann das nicht. Ich habe ganz andere Visionen. Ich bin mit meinem Partner vielleicht schon sehr lange zusammen. Wir haben auch eine klassische Sexualität, aber in meinem Kopf passieren ganz andere Dinge. Ich denke an Sachen, die meinen Partner so verschrecken würden, dass es überhaupt gar kein Thema ist, das mit ihm zu besprechen. Also kann er mich auch nicht befriedigen. Es gibt ja vielerlei Ursachen, weswegen ein Partner einen sexuell nicht befriedigen kann. Wenn ihr mir das erzählen wollt aus eurem Leben, aus eurer Beziehung, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Ich bin verbunden mit Klaus und Klaus ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, hallo Klaus. Warum hast du angerufen zu dem Thema? Ja, erklär mir erstmal das Thema. Ich kann das nicht auseinanderhalten, Sex und Liebe. Auf jeden Fall ist das für mich ein himmelweiter Unterschied. Ja, so das Thema unterscheidet das ja auch gar nicht. Die Frage ist, mein Partner kann mich nicht befriedigen. Das muss jetzt gar nicht sexuell unbedingt sein. Ja, folgendes. Also ich lebe in einer längeren Beziehung Ja. Und der Sex ist super. Da kann ich eigentlich nichts anderes zu sagen. Das Ja. Ist optimal. Sie macht alles mit, was ich machen möchte. Aber das interessiert mich eigentlich nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr. Dann gehe ich raus. Dann gehe ich los. Dann gehe ich entweder auf Parkplätzen, Fingerclubs oder in Saunen und so weiter. Mhm. Und da meinen Spaß. Mit Frauen? Ja, mit Frauen oder mit Paaren oder ich gucke zu. Ist egal was. Ja. Und? Deine Freundin, deine Freundin, ihr seid ja nicht verheiratet? Nee. Ja, deine Freundin weiß davon nichts? Nö, sie weiß da nichts von. Nö. Ja, ich weiß, es ist Schweinerei, das gebe ich offen zu, ist ganz klar. Wie lange machst du das schon, praktizierst du das? Ist so, also ich mache das eigentlich schon in jeder Beziehung bis jetzt. Also das heißt, solange du jetzt mit deiner jetzigen Frau zusammen bist... Nee, mit jeder Beziehung, die ich hatte. Ja, das heißt, auch jetzt, solange du mit der jetzigen zusammen bist, läuft das Ja. Auch schon die ganze Zeit. Ja, richtig. Von Anfang an. Ja, richtig. Also im Prinzip sind das so Parallelwelten, in denen du da lebst. Du hast einmal die Beziehung und auch den Sex in der Beziehung und nebenher eben noch ganz viele andere heimliche Sachen. Ja, der Sex in der Beziehung ist, wie soll ich das erklären? Das andere ist reizvoller. Das ist mehr so dieser Kick, diese Gefahr, die ich mir aussetze. Mm-hmm. Also ich sag ja, deswegen frage ich ja, was ist Liebe und was ist Sex? Ja, ist auch, ist auch berechtigt. Lass uns mal erstmal noch eine Weile rein über die Sexualität reden. Ja. Hat die Sexualität in deiner Partnerschaft, hat die in der letzten Zeit nachgelassen? Ja, natürlich lässt die nach. Klar, wir machen Sex so oft es geht. Mhm. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ne, ich bin ganz ehrlich, ne, ich sollte dir meine Partnerin beschreiben, ne? Mhm. Ich könnte dir auf Anhieb den Hintern, die Titten und den und so weiter erklären, ne? Aber so vom Gesicht her, so die Züge oder so, müsste ich nachdenken. Wie von deiner Frau, mit der du so lange zusammen bist schon? Ja, weil ich sag ja, das habe ich deinem Kollegen vorher erklärt. Ich glaube nicht, dass ich weiß, was Liebe ist. Du lebst mit dieser Frau zusammen in einer Wohnung? Ja, leider. Warum? Ja, nein, nein, halt. Wenn du sagst leider, dann frage ich natürlich, warum wohnst du denn mit ihr zusammen? Ja, es ist eine gewisse Abhängigkeit, die ich habe. Ich will ja gar nicht so sein, aber das ist eine Abhängigkeit. Abhängigkeit von was? Von dem Sex. Von dieser Art von Sex. Ich stehe meistens... Okay, aber wir waren ja im Moment waren wir ja noch bei deiner Frau, bei deiner Freundin. Warum wohnst du mit ihr zusammen? Ja, weil ich sie halt gern hab, ne? Aber hab ich sie gern. Du bist, sag mal, wie viele Jahre bist du mit ihr zusammen? Ja, 6 Jahre jetzt. 6 Jahre. Und du könntest nicht ihr Gesicht beschreiben? Ja doch, ich könnte es wahrscheinlich sagen, aber nicht unbedingt, wo jetzt ihr Muttermal ist oder wo. Also du bist sehr fixiert auf die geschlechtlichen... Ja, das kann ich dir 100% sofort sagen. Bist du sexsüchtig? Ja, doch, würde ich mal behaupten. Wie viel mal passieren denn solche Ausflüge in irgendwelche anderen Welten, Parkplätze, Swingerclubs und weiß ich was? Wenn der Sommer ist, jeden Tag. Jeden Tag? Ja. Jeden Tag? Jeden Tag, ja. Das ist ja krass. Bitte was? Das ist ja krass, finde ich. Ja, es ist ja, aber ich sag ja. Nein, ich finde es insofern krass, wenn du parallel eben die Beziehung hast und die Beziehung deine Freundin überhaupt gar nichts davon ahnt. Schützt du dich jedes Mal? Ja, natürlich, klar, das ist das A und O. Ja, Gott sei Dank, so natürlich ist das nicht immer. Aber doch, für mich auf alle Male. Hast aber du nicht, wenn du sagst, entschuldige, Klaus, wenn ich dazwischen werde, hast du nicht, wenn du sagst, dass du diese Frau schon auch magst oder liebst vielleicht sogar, nicht irre schlechtes Gewissen? Ja, aber diese Sucht hält mich zurück. Mhm. Mir fällt jetzt auf, dass du mir immer noch nicht erklärt hast, warum du gerade gesagt hast, ja, ich wohne leider mit der zusammen. Warum wohnst du denn nicht gerne mit der zusammen? Ja, weil ich ihr ja weh tue. Wenn du gehen würdest? Nein, weil ich ihr weh tue, dass ich mit ihr zusammen wohne. Ach so, nein. Ach, ich verstehe. Ja gut, aber könntest du ja die Konsequenz rausziehen und sagen, okay, ich trenne mich von der Frau. Dann tue ich ja nicht mehr weh. Ja, da bin ich halt ehrlich und offen, wie alle Kerle sind feige. Ja, also weil du die Annehmlichkeiten einer festen Beziehung gerne genießen möchtest. Richtig, genau. Und aber auch dein ausschweifendes Sexleben genießen willst. Ja. So ist es, ne? Ja, alten Schweinehund, ne? Mhm. Mhm. Ja, ist richtig, kannst du ruhig sagen, der kann ja leben. Ich sag's dann auch mal, du Schweinehund. Ja, ist richtig, nee. Aber Nein, mir tut deine Frau nur leid, deine Freundin leid, in der Tat. Ich finde, wenn du so sexmäßig so drauf bist und das brauchst, wäre das ja alles im grünen Bereich, wenn du nicht in einer festen Beziehung wärst. Ja, aber das ist ja der springende Punkt. Wenn ich in einer festen Beziehung bin, ich verliebe mich unheimlich schnell, ne? Das ist kein Thema. Ich verliebe mich schnell, ne? Aber so, wenn du jetzt mit einer Partnerin rausgehst, beispielsweise, du fängst an mit dem Essen, labarababa hin und her, aber ich fange an, erkläre erstmal, was weiß ich, dass ich gerne sehen möchte, ob sie rasiert ist, ob sie auf Swingerclub steht, ob sie gerne mal mit zwei, drei Männern Sex haben möchte. Also im Prinzip hast du nur Sex im Kopf. Ja, leider. Nur. Was machst du vom Beruf? Vom Beruf? Ja. Muss ich das hier am Rand? Nein, musst du nicht sagen. Ich wollte es nur einfach mal wissen. Musst du nicht sagen, wenn dich nicht. Nein, ich bin also nicht irgendwie in der Pornodarstellung direkt oder so. Nein, das habe ich auch nicht gedacht. Nein, ich wollte einfach nur ein Bild von dem Menschen haben. Weißt du, was mich wundert? Dass deine Freundin, wenn ihr 6 Jahre zusammen seid und du quasi mehr oder weniger jeden zweiten Tag oder im Sommer sogar jeden Tag auf Abwägen bist, dass die das noch kein einziges Mal gewittert hat irgendwie. Sie merkt das vielleicht. Aber sie merkt das mit Sicherheit. Hat sie dich irgendwann schon mal darauf angesprochen und gesagt, hier, immer, da stimmt doch was nicht? Ja, natürlich. Sie ist nicht dumm, sie ist absolut nicht dumm, sie merkt das. Aber, Domian, das kann, wie soll ich dir das erklären? Da kann ein Sack mit 1 Million Euro liegen. Mhm. Und diese Sache, also das ist für mich, normalerweise müsste ich die Frau, meine Partnerin, höher schätzen als 1 Million Euro oder sowas. Beispiel. Ich nehme jetzt das Beispiel. Aber diese Sucht, ich will immer wieder weg da, aber ich komme da einfach nicht weg. Das ist der innere, das zwingt mich was. Mhm. Ich habe keinen Pfennig Knete in der Tasche. Vom letzten Geld gehe ich tanken und fahre dahin. Mhm. Also in einen Club oder sowas? Ja, irgendwo, egal. Also das ist, ich habe das hier so verstanden, wenn du in einen Zwingerclub gehst oder wenn du auf einen Parkplatz gehst oder was ich will, dass es immer so dieser Thrill ist, dieser Kick, da was Verbotenes zu machen, anonymen Sex zu haben, einfach so richtig die Sau rauszulassen. Ist das so? Ja, nee, auch so ein bisschen so halt die Frauen, die sich da hingeben. Also ich halte von den Frauen nicht viel. Ich finde die eigentlich abgrundtief verabscheue ich die. Trotz allem. Aber du nimmst sie und du machst es mit ihnen. Ja, klar, weil ich für die nichts über habe, weil die für mich einfach nur Mittel zum Zweck sehen. So, was passiert jetzt? Nehmen wir mal an, deine Freundin kriegt das nun doch definitiv mal raus. Ja. Dann stehst du natürlich da völlig wie ein begossener Pudel. Ja, stehe ich doch jetzt auch schon. Stehst du natürlich letztendlich schon. Du hast sechs Jahre einen Menschen betrogen, den du. Ja, was für ein Gefühl verbindet dich eigentlich zu deiner Freundin? Ist es Liebe? Ist es? Ja, das ist wieder mein Wort, meine Frage. Sag mir, was Liebe ist. Ich kann es dir nicht sagen. Für mich ist die Liebe, ich bin schnell mit dem Wort, ich liebe dich. Aber ich frage an, lass mal dieses fast mythische Wort Liebe mal weg. Respektierst du die Frau sehr? Ist das ein guter Typ, die Frau? Hat die einen guten Charakter? Oh, du zögerst, das klingt aber nicht gut. Eigentlich müsste jetzt das aus der Pistole geschossen kommen. Ja klar, das ist eine gute Frau, ist ein guter Typ. Tja, doch, sie ist ein, ja, doch, ist schon. Also so begeistert klingst du ja auch nicht von der. Und dennoch hast du sie. Und dennoch bist du in der Beziehung mit ihr und wohnst mit ihr zusammen. Finde ich ein bisschen alles, nicht ein bisschen, finde ich eigentlich ein schwaches Bild, Klaus. Ja, natürlich ist das ein schwaches Bild. Natürlich ist das ein schwaches Bild. Deswegen habe ich ja auch von. Weißt du, wenn du mir jetzt noch gesagt hättest, ich liebe diese Frau oder ich respektiere die über alles, aber irgendwie ist in mir ein riesen Sextrieb und ich will auch noch raus. Da ist das ist schon schlimm genug, aber damit könnte man vielleicht auch was anfangen. Aber jetzt sagst du mir oder vermittelst mir auch noch, dass dir diese Frau eigentlich auch gar nicht so sehr wichtig ist. Doch, sie ist mir sehr wichtig. Also ich würde für sie alles geben und auch kämpfen wie ein Löwe. Aber wenn diese Sache wieder da ist. Mhm. Ich merke, dann geht's durch mit dir und du bist draußen wieder. Wie kannst du mir sagen, bleib hier? Mhm. Wie kannst du mir sagen, bleib hier, ich mach trotzdem die Tür zu und geh. Wie denkst du dir jetzt weiter die Zukunft? Das ist jetzt 6 Jahre so gelaufen. Willst du das alles weiter so laufen lassen, bis es irgendwann mal knallt und eskaliert? Oder denkst du doch mal, dass du dich in den Griff kriegst? Nee, ich krieg nicht im Griff, das weiß ich. Läuft alles so weiter? Nee, also ich bin ganz ehrlich und offen. Also ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein Fall für einen Psychologen, auf alle Fälle. Ja, vielleicht. Aber auch ich denke, dass du selbst auch einiges dran machen könntest. Zumindest was deine Offenheit und deinen Mut betrifft, indem du nämlich erstmal klare Verhältnisse schaffst, dann kannst du immer noch zum Psychologen gehen. Ja. Ja, das ist es nämlich. Mir tut die Frau einfach leid, weil die gearscht ist, weil die von oben bis unten 6 Jahre gearscht ist. Ja, aber was heißt gearscht? Kann ich nicht gerade behaupten. Doch, aber ich ja, wenn die einen Typ hat, der so viel fremdgegangen ist, rechne das mal zusammen in den 6 Jahren, wie viel Mal du mit einer anderen Frau geschlafen hast. Wir wollen uns diese Zahl gar nicht vorstellen. Nein, es geht mir ja gar nicht um den Sex. Es geht mir ja gar nicht um den Sex. Es geht mir einfach um diesen Kick. Ich hab's schon verstanden. Aber der Kick ist nun mal verbunden mit Sex. Wir haben die Geschichte verstanden. Ich hoffe, möchte fast sagen, ich hoffe, dass deine Freundin zugehört hat, Klaus. Ja, deswegen. Und wenn sie jetzt zugehört hat, das ist nämlich das Problem. Wenn sie nicht zugehört hätte, hätte ich dir nämlich die ganze Geschichte weitererzählen können, warum es so ist. Aber das ist das Problem. Aber du vermutest, dass sie zugehört hat? Ja, sie ist... Dann bin ich gespannt, wie das Ganze ausgeht. Jetzt müssen wir Schluss machen, weil wir uns schon sehr lange unterhalten haben. Schreib mir mal bitte noch einen Brief oder mal eine Karte und vielleicht können wir uns dann nochmal unterhalten. Okay? Ja, mach ich. Okay. Auf jeden Fall, Domian. Ich wünsche dir was. Tschüss, Klaus. Auch so, tschüss. Jo. Vanessa, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Vanessa. Also, ich habe ein folgendes Problem. Und zwar ist es so, ich bin jetzt mit meinem Freund seit 2,5 Jahren zusammen. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Es ist halt einfach, er kann mich einfach nicht befriedigen sexuell. Ich habe noch nie einen Orgasmus bei ihm bekommen. Mhm. Aber vorher hattest du das schon bei einem Mann? Nein. Nein. Generell nicht. Also ich weiß nicht, an was es liegt, aber irgendwie schafft es irgendwie nicht für jeder. Hast du denn mit, ja gut, was heißt jeder? Das hat ja noch keiner geschafft dann bisher. Ja doch, es gab schon mal zwei, aber die waren halt auch nicht so toll. Ja. Ich jetzt mal. Die sind auch nicht so richtig auf mich eingegangen, sag ich mal. Und bei dem jetzigen Freund ist es halt so, ich bin ja doch schon länger mit ihm zusammen. Und irgendwie, er schafft es einfach nicht. Ich versuche mit ihm darüber zu reden und er geht gar nicht drauf ein. Er macht einfach sein Ding und ihn interessiert sich. Hauptsache, er ist halt gekommen und das war's dann. Ja, was heißt denn, er macht sein Ding? Ist das so die wirklich die schnelle Nummer, die nur darauf aus ist, dass er befriedigt ist? Ja, genau, so ist es ungefähr. Mhm. Er kümmert sich um dich, um deine Bedürfnisse, um deine Gefühle reichlich wenig? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Und das war von Anfang an so? Ja, genau. Mhm. Wie sieht denn, ich kann auch nie irgendwie besonders viel Mühe geben, sondern er ist einfach darauf aus, dass er das durchzieht und das war's. Wie lange dauert denn so in der Regel euer Sex? Ja, vielleicht 2 Minuten. Zwei? Ja. 2 Minuten nur? Ja. Also wirklich, es ist wirklich überhaupt nichts. Ich spüre dabei auch ehrlich gesagt gar nichts, weil... Das heißt, du lässt das über dich ergehen, um es ganz krass zu sagen. Ja, genau. Ich bin sozusagen sein Sexobjekt. Spielst du ihm was vor, dass es dir Spaß macht? Stöhnst du rum oder machst du irgendwas? Ja, ich habe ihm zuerst den Orgasmus vorgetäuscht. Mhm. Jetzt mache ich es auch noch ab und zu, aber ich brauche ja nicht zu ihm sagen, ja, ich komme nicht, weil ihn interessiert es eh nicht. Hast du ihm das so krass schon mal gesagt, dass du überhaupt nichts empfindest letztendlich dabei? Ja. Ist ihm auch egal? Ja. Was hast du denn da für einen? Ja, keine Ahnung. Ja, sonst ist er total süß und nett und... Naja, hör mal. Na, hör mal. Sonst ist er total süß und nett und kümmert sich einen Scheißdreck darum, ob seine Freundin beim Sex Spaß hat. Dann kann mit dem nicht so viel los sein, ist meine Auffassung. Ja, das ist richtig. Ich wäre an deiner Stelle super sauer. Ja, was soll... Ich weiß auch nicht. Es ist halt so, ich bin schon seit 2,5 Jahren mit ihm zusammen und ich kann mich einfach nicht... Das ist für mich kein Trennungsgrund irgendwo. Die Haltung, die dahinter steckt, ist ein Trennungsgrund, finde ich. Nämlich die Freundin, eigentlich den Menschen, den man am meisten liebt, so brachial zu ignorieren, finde ich fürchterlich. Das finde ich so verletzend und so demütigend für dich. Mhm. Als ihr euch kennengelernt habt, ganz am Anfang, war der von Anfang an so drauf? Ja. Mhm. Also das auf jeden Fall. Er hat auch irgendwie gar nicht darüber geredet oder was, sondern es ging einfach so los und das hat er einfach beibehalten. Staut sich Vanessa bei dir denn da nicht so, also in den 2,5 Jahren, das ist ja schon eine lange Zeit, ja, hat sich denn da nicht so richtig auch Zorn angesammelt und Wut auf ihn? Ja, total. Ne? Ich gebrauche nicht sehr, sehr gerne und sehr schnell das Wort Sexobjekt, weil das so verbraucht ist, das Wort. Aber so wie du es gerade schilderst. Das ist so. Ist es so? Ja. Du könntest auch eine Gummipuppe sein. Ja, so ungefähr wirklich. So komme ich mir auch teilweise wirklich vor. Ist ja unglaublich. Ja. Wie viel Mal passiert das so in der Woche? Er will jeden Tag zweimal bestimmt. Er will jeden Tag zweimal auch noch? Bestimmt, ja. Und auf wie viel Mal lässt er dich ein? Ja, ich mach's halt, ich zieh's halt durch. Unglaublich. Ich bin fassungslos. Und das seit 2 Jahren, das lässt du dir bieten, Vanessa? Ja, ich weiß halt nicht. Schießt den Typ in den Wind, Mensch. Schießt den Typ in den Wind, wenn der so unsensibel ist. Das kann ich nicht, das ist ja mein Problem. Wie gehst du denn mit deinen eigenen sexuellen Bedürfnissen um? Ja, da klappt es natürlich alles. Das heißt, du befriedigst dich schon selbst? Ja, ja, ja. Und kommst du da zum Orgasmus? Ja. Das mache ich dann immer gleich, nachdem wir dann miteinander schlafen haben, gehe ich dann auf die Toilette und dann mache ich es mir halt selber, dass ich wenigstens nicht so sauer bin oder so. Wenn du es dir selbst machst, denkst du dann an deinen Freund? Nein. An was denkst du? Ja, gute Frage. An jemand anderen. Immer wechselnd oder an eine bestimmte Person? Ja, an eine bestimmte Person. Bist du da heimlich verknallt in jemand anderen? Ja. Hey, was kriegen wir denn da raus? Wie lange schon? Ja, bestimmt schon ein halbes Jahr, aber ich muss mir da erst über meine Gefühle bewusst werden. Wer ist das denn? Ist das jemand Nahes, keine Namen jetzt, jemand Nahes aus deinem Umfeld, aus eurem gemeinsamen Freundeskreis oder ein Kollege oder weiß ich was? Nee, ist meine beste Freundin. Es ist deine beste Freundin, also eine Frau? Ja. Hey! Ja, weil ich denke mir, die sind halt viel zärtlicher Frauen und die können auch damit besser umgehen, denke ich mal. Du hast aber noch keine Erfahrung mit Frauen? Nee, weniger. Nee. Und deine Freundin, hat die das schon mal mit Frauen gemacht? Ja. Und hat dir das auch erzählt? Aha. Und dadurch bist du neugierig geworden? Genau. Ja. So neugierig, dass du also jetzt so in den Überlegungen schon so weit bist, mal fremd zu gehen? Fremdgehen ist nicht so mein Ding. Also das. Also solange du mit deinem Freund zusammen bist? Ja, genau, das ist absolutes Tabu. Machst du es mit ihm nicht? Denn mit ihr nicht. In Gedanken schon, aber. Ach, ja. Da weiß ja gar nichts von, ne, von diesen geheimen Gedanken. Nee, nee, nicht wirklich. Wer weiß überhaupt von diesen geheimen Gedanken? Nee. Ich sag, wer weiß davon überhaupt? Wer? Ja, nur ich. Nur du. Und ich jetzt? Ja, mit meiner Freundin habe ich schon mal so ansatzweise drüber geredet, aber. Mhm. Ich weiß nicht so. Ich meine, es kann aber auch wirklich sein, dass du, wenn du 2,5 Jahre so einen Frust eingesteckt hast, dass man natürlich auch auf solche Fantasien kommt. Dass du denkst, ja, das ist ja normal, denke ich. Völlig normal. Das muss ja gar nicht sein, dass du lesbisch bist. Das kann einfach auch ein Resultat dieser Frustration sein. Mhm. Aber was machen wir denn jetzt mit der Beziehung? Ja, das weiß ich auch nicht. Also es fällt mir, wie schon gesagt, es fällt mir wirklich so wahnsinnig schwer, das irgendwie jetzt zu beenden oder irgendwas. Sonst so ich kann mir gar nicht vorstellen, ein Typ, der so unsensibel ist, dass der im Alltag, in vielen Kleinigkeiten des Alltagslebens mit dir respektvoll und sensibel umgeht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ich kann es mir auch nicht erklären. Normalerweise ist es nämlich nicht so. Also im Alltag ist es auch nicht so? Nee. Also wirklich, nur beim Sex ist er so. Ach so, also im Alltag ist er doch sensibel und freundlich zu dir. Ja, doch, ja. Er bringt mir immer was Nettes mit und lädt mich mal da und da ein, aber... Nehmen wir mal an, du würdest ihn jetzt nochmal ins Gespräch nehmen und ihm das wirklich so genau wie du es mir jetzt alles auch erzählt hast, doch so ausbreitend erzählen. Mhm. Würdest du vermuten, das interessiert ihn dann auch nicht? Ich weiß nicht, das müssten wir fast mal ausprobieren. Ja, versuch das doch, Vanessa. Du hast doch überhaupt gar nichts zu verlieren. Ja, weiß ich schon. Gut, du hast eine Alltagsbeziehung, die du als angenehm empfindest. Wobei ich immer noch skeptisch bin, ob das alles so angenehm ist. Aber du hast eine irre Frustration in Sachen Sexualität. Ja, total. Dann setz doch erstmal alles dran, dieses zu verändern. Und so kannst du ihn auch noch besser bewerten und beobachten, wie er darauf reagiert, wenn du deinen Frust so ausbreitest. Als liebender Freund müssten ihm bei ihm alle Warnglocken schrillen. Und er müsste sich bemühen. Und wenn er sich nicht bemüht, dann hast du einen Beweis mehr, dass das kein guter Typ ist. Das stimmt, ja. Finde ich. Ich finde, dass du das nicht so hinnehmen solltest. Ich finde wirklich, das ist, ich finde es demütigend und auch verletzend für eine Frau oder wenn es umgekehrt ist, auch einen Mann, so etwas in einer Beziehung ertragen zu müssen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Ja, es verletzt mich halt wahnsinnig. Glaube ich. Also, rede mit ihm. Und wenn es alles nichts nutzt, dann ziehe irgendwann wirklich deine endgültigen Konsequenzen daraus. Ich werde es versuchen. Vanessa, alles Liebe, alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Silvia. Die Silvia ist da. 22 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Silvia. Hallo. Mein Partner kann mich nicht befriedigen. Sagst du auch? Ja. Erzähl. Also ich habe einen Freund seit 2 Jahren. Mhm. Ist mein erster Freund. Mhm. Und ich habe davor nie eine Beziehung gehabt. Und er ist auch der erste, mit dem ich geschlafen habe und schlaf. Mhm. Und ich bin einfach noch nie zum Orgasmus gekommen. Im Prinzip dasselbe, was wir gerade gehört haben. Ja, genau. Bloß, dass mein Freund total einsam ist. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Und sich wirklich total bemüht und das wirklich auch ein Thema schon war bei uns und wir darüber geredet haben und alles Mögliche und... Also ganz offen, ganz, ja. Ganz ohne Tabus? Ja. Wie sieht denn eure Sexualität aus, die ihr miteinander praktiziert? Ja, also es ist nicht so häufig, es ist vielleicht einmal im Monat. Wir führen eine Fernbeziehung, wir sehen uns bloß am Wochenende und dann habe ich auch jedes Wochenende nicht die Lust dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, ich habe relativ wenig Lust und relativ selten Lust. Was ja wiederum auch komisch ist, ne? Wenn es eine Wochenendbeziehung ist, dass du dann am Wochenende, wenn ihr euch denn dann seht, keine Lust hast. Ja, also ich habe schon Lust auf so Kuscheln und was weiß ich, und aber so auf das Eindringen, ich weiß nicht, es tut halt weh und es ist für mich irgendwie nicht so berauschend. Mhm. Das heißt also, es kann durchaus passieren, dass er am Wochenende dann zu dir kommt oder du ihn besuchst. Mhm. Und ihr gar keinen, auch nicht ansatzweise etwas Sexualität habt, sondern nur streichelt und im Bett liegt. Ja, genau. Ja. Oder dass ich ihn halt irgendwie befriedige. Mhm. Was ja natürlich für dich dann auch nicht so der Reißer ist, ne? Und das, oder? Ja, ich meine, ich habe ihn halt unheimlich gern und ich liebe ihn und ich mache das dann, das ist ja kein Problem. Ja, aber das klingt so wie eine nette Serviceleistung. Ja. Ne? Ist so. Ja. Wie weit geht denn eure Sexualität? Also so Petting-Nummern, die macht ihr alle. Ja, also halt auch Geschlechtsverkehr auch, mit Kondom halt. Ja. Auch Oralverkehr? Ja. Ja, das auch. Und das ist für dich auch in Ordnung? Ja, aber, also, meinst du jetzt, wenn ich ihm oder er mir? Sowohl als auch. Also, ich ihm eher selten, aber halt auch ab und zu Gefälligkeit. Mhm. Und er mir auch, aber es ist nicht so... Gefällt ja auch nicht so. Also schon, aber nicht so richtig, dass ich da auf die höchsten... Mhm. Wenn du mit dir, hast du mit dir alleine auch Sex? Ab und zu, aber da komme ich auch nicht zum Orgasmus. Da kommst du auch nicht zum Orgasmus. Das ist ein schlechtes Zeichen, finde ich. Ja, also ich meine, ich habe überhaupt keine traumatischen Erfahrungen in meiner Kindheit gemacht, aber das ist sowas, woran ich mich erinnern kann. Also ich denke, es liegt einfach keine Ahnung woran. Also ich finde, das Pferd sollte man von der Seite aus aufzäumen, dass du das erstmal für dich alleine richtig schaffst. Ja. Und dann kannst du ihn entsprechend vielleicht auch leiten und führen und sagen, mach's mal lieber so und führe seine Hand dahin und so und mit die ganzen Techniken. Also das musst du erstmal alleine führen. Du musst ja erstmal dich kennenlernen. Ja, das mache ich ja schon auch jetzt in dieser 2-jährigen Beziehung, weil es eben auch, ich habe das auch schon überall gehört, ja, wenn du dich selbst nicht zum Orgasmus bringen kannst, dann kann das ein Mann auch nicht. Ja. Und dann hat er mir auch zugeguckt und was weiß ich und solche Sachen, aber irgendwie... Ich komme ja selber nicht. Also ihr habt eine ganze Menge schon ausprobiert und seid da auch schon, sehr experimentell und flexibel. Aber es funktioniert einfach nicht. Ja, genau. Nun kann ich dir natürlich hier nicht erzählen, wie du dich am optimalsten selbst befriedigst. das kann ich nicht. Aber es gibt ja auch diverse Bücher über die selbstbefriedigte Frau zum Beispiel. Was man sich kaufen kann, in Frauenbuchläden. Hast du auch? Ja. Ja. Ist sehr zu empfehlen. Heißt Hot Sex übrigens. Und hat, hilft auch nichts? Nein. Also, ja, es sind schon Tipps dabei, aber es ist So, ich würde vorschlagen, dass du mit einer Frau jetzt mal redest. Mhm. Und zwar mit meiner Psychologin, mit der Heide. Mhm. Ich glaube, das ist erstmal jetzt der richtige Weg, dass du mit einer Frau redest und dass wir das auch hier aus der Öffentlichkeit rausnehmen. Und, ich bin sicher, dass die Heide auch noch ein paar Tipps für dich hat, wenn das jetzt über dieses Gespräch hinausgeht, was du noch tun sollst, was du noch tun kannst. Mhm. Dein Freund ist ja auch willens, dich zu unterstützen und ist auch noch, ist er nicht irgendwie zermürbt oder genervt oder so? Nein. Überhaupt nicht. Also gut, insofern ist der Zeitpunkt jetzt noch gut, etwas zu verändern. Wenn es noch vielleicht ein paar Jahre so geht, könnte vielleicht sogar die Beziehung Schaden nehmen. Ja. Du legst auf, meine Psychologin Heide ruft dich an. Okay, danke. Okay. Tschüss. Tschüss. Biggie, 43 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Biggie. Ja, ich habe ein Problem. Mein Mann schläft seit 7 Monaten nicht mehr mit mir. Seit 7 Monaten? Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? Ich bin jetzt 5 Jahre verheiratet und 12 Jahre zusammen. Also auch schon eine etwas ältere Beziehung. Ja. Kann man so sagen. Mhm. Seit 7 Monaten? Was ist denn vor 7 Monaten passiert? Tja, ist nichts passiert. Ist ganz einfach so. Ich arbeite auf einer Flirtline. Mhm. Und rede jeden Tag mit vielen Männern. Da war einer, der hat ein Problem gehabt, dass er halt eine Operation hatte an den Hoden, Knoten, und dass da deswegen seine Frau ihn verlassen hat. Und das habe ich dann meinem Mann so erzählt, das Thema. Und er sagt, Schatz, ist bei dir auch irgendwas, weil wir nicht mehr miteinander schlafen? Dann sagt er, ne, ich wüsste nicht. Und ein paar Wochen, sagen wir mal so 2-3 Wochen später, erzählt er mir, dass er an dem linken Hoden 2 Knoten hat. Und dass sein Penis nicht mehr richtig hart wird. Aber er geht nicht zum Arzt. Also da ist die Ursache ja völlig klar. Ja. Da ist die Ursache völlig klar. Und hättest du nicht zufällig das angesprochen, dass du so einen Kunden da gehabt hast, dann hätte er das auch von sich aus gar nicht erzählt? Nee. Wie lange hattet ihr denn da schon keinen Sex, als du das angesprochen hast? Ja, 7 Monate. Ach da, ja, ich dachte jetzt wären das... März war das letzte Mal dieses Jahr. Und wann hast du es angesprochen? Da war auch nicht mehr so okay, weil er hat auch keinen richtigen Harten mehr, er hat zwischendrin aufgehört. Im März. Und wann hast du dieses Gespräch mit ihm geführt? Ja, vor 3-4 Wochen. Für 3-4 Wochen? Mhm, habe ich ihn da drauf angesprochen. Und in dieser Zwischenzeit warst du doch wahrscheinlich sehr irritiert, warum das nicht mehr funktioniert zwischen euch, ne? Ja, ich war halt im Bett gelegen, habe geflennt, weil mir das halt auch nachging, wenn ich ihn drauf angesprochen habe, Sex zu machen oder so, oder zu kuscheln. Ach, du hast nur 1 im Kopf. Hat er zu dir gesagt. Ja. Wie war denn eure Sexualität und eure Erotik so in den ganzen letzten vergangenen Jahren? War das im Prinzip okay? Auch sehr mager. Mager? Alle 4 Wochen mal, alle 2 Monate mal. So ganzes hat, sagen wir mal, es sind jetzt in den ganzen 12 Jahren, waren vielleicht 3-4 Jahre vorher der Sex gut. Und dann hat es immer mehr nachgelassen. Woran liegt das? Ich bin auch schon oft fremdgegangen dadurch. Er auch? Nein. Nein. Mein Mann, mein Mann sagt, er braucht das nicht und er will das nicht. Woran meint... Das ist bei ihm halt auch nicht wichtig. Ja. Wie alt ist er denn? Mein Mann ist 41. Also ist ja kein Alter. Nö. Nö. Was glaubst du ihm das? Oder glaubst du, dass er irgendwie keine Lust auf dich hat? Sehr gut, ich glaub's nicht, weil ich hab selbst noch nicht schauen dürfen, ob da 2 Knoten sind. Aber ich sage mir halt auf einer Seite, ich denke, dass da kein Mann Blödsinn drüber macht. Aha. Wenn also das es kann, so wäre. Ah, also da ist jetzt die Vermutung, dass er das vorschiebt. Ja. Aha, weil du ihm quasi diese Geschichte hingelegt hast, dass bei ihm Licht aufging, tolle Sache, könnte ich so vorschieben und dann habe ich meine Ruhe, lässt ihn mich in Ruhe. Ja, aber wo ich ihm das erzählt habe mit diesem Mann, sagte er, nein, dieses Problem hat er nicht. Aber dann hat er es plötzlich doch. Und dann danach hat er es mir auf einmal erzählt. Ich meine, ihr seid Eheleute und ihr kennt euch in- und auswendig, dann soll er dir das mal zeigen. Ja. Nix. Ich habe ihn vor einer Woche, habe ich ihn mal abends in den Arm genommen, wo wir im Bett gelegen waren, und habe so den Arm um den Bauch rumgelegt. Dann hat er gleich seinen Arm drüber gelegt, dass ich ja nicht irgendwie auf die Gedanke käme, einen Stock tiefer zu gehen. Nichts drin. Ich bin sehr skeptisch, ob der die Wahrheit sagt. Ja, aber ich weiß, dass da jemand lügt, wenn er das nicht hat. Nee, man sollte wirklich mit solchen Sachen nicht lügen, aber die Leute machen alles Mögliche. Ja. Und wenn er dieses als Lüge nimmt, als Vorwand, nicht mit dir zu schlafen, steckt da aber wirklich eine Riesenverspannung hinter, finde ich. Sag, ein Riesenproblem. Ich habe ihm auch schon etliche Urologen rausgeschrieben und habe ihm hingelegt, die Telefonnummern, um einen Termin zu machen. Blockiert. Blockiert total. Also nochmal. Es würde dann ja der konkrete Verdacht bestehen, dass er Hodenkrebs hat. Und damit geht man nun wirklich nicht leichtfertig um. Das heißt, wenn der Mann, ist er sonst auch in Sachen Ärzten ängstlich? Oder? Ja, er geht nicht gern zum Arzt. Gut. Er sagt immer, Krankenkassen verdienen bei ihm kein Geld. Ja, ist natürlich ein toller Spruch, aber wenn man wirklich ernsthaft erkrankt wird, ist das natürlich völliger Unsinn. Ich würde an der Stelle noch mal sehr ernsthaft mit ihm reden. Mhm. Und sagen, wenn es wirklich so ist, dann gehe zum Arzt. Er riskiert ja sein Leben. Mhm. Mein Gott, sein Leben riskiert. Ja. Habt ihr Kinder auch? Nein. Nein. Ich habe auch schon mit dem Arzt gesprochen, zu dem er gehen könnte. Mhm. Der hat gesagt, wenn ihr Mann das wirklich hat, dann soll er es nicht bis nächstes Jahr rausziehen, dann ist es zu spät. Ich habe ja dennoch die üble Vermutung, Billy, dass es nicht stimmt. Mhm. Vielleicht tue ich dem Mann Unrecht, aber ja, so wie du es jetzt erzählt hast, kommt mir das fast so vor, als das für ihn fast eine geniale Ausrede ist, um Ruhe zu haben. Mhm. Aber dann steckt dahinter so ein massives Eheproblem, finde ich, dass man das auch lösen müsste. Ja, was soll ich mit dem Mann machen? Soll ich ins Messer auf die Brust setzen? Nee, was soll ich machen? Du solltest mit dem Mann, sofern der Mann das mitmacht, zu einer Eheberatung gehen. Mhm. Das finde ich schon. Ja, ich wollte ja schon mit ihm zum Psychiater das so gehen. Oder da wollte mich auch schon trennen von ihm. Ich habe gesagt, ich trenne mich von dir. Mhm. Oder wir gehen zusammen also in der Beratung. Mhm. Oder ich suche mir einen Liebhaber. Mhm. Keine Argumenten, keine Antwort drauf. Gar nicht reagiert. Ja, vielleicht reagiert der Knabe dann, wenn er merkt, dass du es wirklich ernst meinst. Vielleicht denkt der, naja, die schnattert das so daher und die macht es dann doch nicht. Nee, ich war schon dreimal von ihm getrennt. Ah, ja. Und dreimal hat er mich gesucht oder hat mich dann im Geschäft angerufen, wo ich noch beim Friseur früher gearbeitet habe. Mhm. Und hat gemeint, ich liebe dich, ich will dich nicht verlieren. Mhm. Und ich bin auch bereit, irgendwann mal zu irgendwo hinzugehen und das kontrollieren lassen, warum er nicht so Lust hat auf Sex. Mhm. So, also wenn er dich wirklich liebt, dann muss er dazu wirklich bereit sein, dieses offen zu legen, warum das so ist. Mhm. Aber ich habe auch da fast die Vermutung, dass er einfach kein sexuelles Interesse mehr an dir hat, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und dieses wird er zu feige sein, vielleicht in einem Eheberatungsgespräch dann auch ganz offen zuzugeben. Mhm. Jetzt hast du gerade am Anfang so ganz nebenbei gesagt, dass du auf eine Flirtline arbeitest. Wie lange schon? Knapp 2 Jahre. Ist das für dich vielleicht auch so eine Kompensationssache, dass du dir da deine Sexualität holst? Weniger. Also eigentlich nur beruflich so. Achso, also du hast dabei selbst persönlich keine großen Empfindungen. Das ist für dich keine erregende Sache. Nö. Gut, ich sag mal, wenn ich wirklich Lust gehabt habe, ich war jetzt drauf und habe jetzt auch Bock gehabt, Sex zu machen, dann habe ich auch schon mitgemacht. So ist es nicht. Ich habe auch schon mal einen Vibrator genommen und habe dann beim Gespräch mitgemacht. Das ist kein Problem, das habe ich auch schon gemacht. Bis zum schönen Ende für dich? Ja. Ja, das schon. Ja. Aber das kommt natürlich nicht jedes Mal vor. Das kannst du auch nicht immer machen. Ich rede am Tag mindestens mit über 100 Männern. Mit über 100 Männern? Redest du jeden Tag? Ich bin 8 Stunden jeden Tag am Telefon. Das ist ja unglaublich. Von zu Hause aus? Ja. Kriegt er das dann? Das kriegt er jahrelang. Ja, das weiß er. Ist ihm das egal? Ich gehe dann halt immer, sagen wir mal, wenn mein Mann ist Nachtschichtarbeiter. Ja. Wenn er tagsüber im Bett liegt und schläft, dann telefoniere ich im Wohnzimmer. Mhm. Wenn er am Wochenende zu Hause ist und es kommt ein Gespräch rein, dann nehme ich mein Telefon und verschwinde ins Schlafzimmer. Und das ist ihm völlig egal? Dann ist es ihm egal. Der am Anfang, wo ich das noch nicht so drauf hatte, war ich halt ziemlich laut. Ja. Und dann hat er dann gerufen, geh das ein bisschen leiser. Das also, ist ja nicht normal. Aber er ist nicht eifersüchtig? Nö. Nee. Gut, also diese Geschichte hat jetzt letztendlich damit wohl direkt nichts zu tun. Ich finde, dass du durch intensives Einreden auf ihn rauskriegen musst, ob das stimmt mit der Erkrankung. Ja. Wenn es nicht stimmt, muss da etwas geschehen zwischen euch beiden, finde ich. Aber wirklich. Sonst ist das doch nur Frust und Lügerei zwischen euch beiden. So, mir stinkt, dass der Mann, sagen wir einmal die Woche, spreche ich ihn immer drauf an, gehe zum Arzt, soll ich einen Termin machen, ruf an. Nix, keine Reaktion. Also wie gesagt, ich würde jetzt so vorgehen. Jetzt aber noch zum Schluss noch mal eine Frage zu deinem Job. Ja. Jeden Tag 100? Mindestens, ja. Bist du jetzt im Moment auch im Dienst und machst gerade ein Päuschen? Nee, ich habe mich ausgeschaltet, sonst könnte ich ja hier nicht telefonieren. Also bin ich heute... Telefon besetzt. Bin ich heute der 101. Mann, oder wie? Ja. Macht dir das Spaß? Ja. Ja. Das ist schon, sagen wir mal, ist schon eine Sucht. Das ist ja verrückt, dann stehst du morgens auf. Wenn ich morgens aufstehe, dann klar, gehe ich mit meinem Hund raus. Ja. Trink einen Kaffee, wasch mich und so weiter und dann wird das Telefon eingeschaltet. Wie telefonierst du? Was hast du an, wenn du telefonierst? Ganz normal. Ganz normal. Also nicht im Jeans oder ein Pullover oder ich liege auch mal im Höschen da, ein T-Shirt. So wie man sich halt daheim so hinlegt. Ja. Ich mache halt 2 verschiedene Gespräche. Ich habe normale Flirtgespräche und halt auch dieses Extreme, dieses SM. K- knallharte Sex. Ja, ist das, knallharte, ja. Sachen. Also das vertiefen wir jetzt nicht weiter. Ja. Die Sache mit dem Mann habe ich jetzt gesagt, ja, wie ich das finde. Und ich hoffe, dass ihr da in irgendeiner Weise zu Potte kommt, Biggie. Ja. Alles Gute. Jetzt muss ich doch irgendwann die Konsequenzen ziehen. Finde ich schon, ja, finde ich. Weil ich aus den Rippen kann, ich müsste auch nicht schwitzen. Nein, das kannst du nicht. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. Das war unser Biggie. Jetzt kommt... Wie spreche ich das denn aus? Sandrine? Sandrine? Hallo? Sandrine, hallo. Sandrine. Ganz genau. Sandrine, ich bin wieder blöd. Sandrine, 24 Jahre alt. Mhm, genau. Mein Partner kann mich nicht befriedigen, sagt Sandrine auch. Ganz genau, das sage ich auch, ja. Erzähl uns Näheres. Ja, was soll ich erzählen? Ich bin jetzt 1,5 Jahre mit meinem Partner zusammen. Ja. Bin alles, was den Sex anbetrifft, auch wirklich unwahrscheinlich glücklich. Aber er kann mich halt nicht befriedigen und dann bin ich halt auf die Idee gekommen. Ich habe mir einfach eine Affäre gesucht. Also du sagst, alles was Sex anbelangt, bist du super glücklich? Ja, alles außer Sex. Alles außer Sex? Ja, genau. Ich habe verstanden, alles was mit Sex zu tun hat. Nein, um Gottes Willen, alles außer wie, Sex. Wie sieht denn euer Sex aus, euer Sexleben? Es ist irgendwie total eingeschlafen, so wie man sich das von einem Ehepärchen vorstellt, die irgendwie schon 40 Jahre verheiratet sind. Mhm. Man schaut zusammen Fernsehen und dann ist es halt so, ach Schatz, hallo, wollen wir mal wieder? Und ich denke, mein Gott, ich bin 24, ich muss mir das wirklich noch nicht antun. Mhm. Wie lange hat das denn, gab es denn am Anfang mal so eine Sturm- und Drangzeit bei euch oder war es von Anfang? Ja, also natürlich, die gab es schon. Wie lange hat die angehalten? Monat, zwei. Das ist nicht lange. Nee, nicht wirklich. Mhm. Und dann hat das nachgelassen, weil er nicht mehr initiativ war. Ja, also ich habe auch wirklich schon so viel mir überlegt, was ich machen kann. Ich habe ihn überrascht in der Wanne. Ich habe ihm romantische Abende bereitet. Ich habe auch mal komplett hier in feinster Spitze gesessen und habe auf ihn gewartet. Und also das, wo ein Mann eigentlich von träumt. Ja, schon, gell. Und in diesen ersten zwei Monaten war es da für dich befriedigend? War das ein guter Sex? Ja, da war es sehr schön. Das heißt, im Prinzip könnt ihr es, ne? Wenn er es denn nur wollte. Ja. Hast du eine Idee, eine These? Man macht sich doch Gedanken, warum das so ist, warum er kein Interesse an dir hat. Ist ja auch nicht sehr schmeichelhaft für dich. Nee, es ist um Gottes Willen nicht schmeichelhaft, ne? Aber er sagt halt immer, er hat so viel zu tun wegen dem Studium und Ausreden. Ja, natürlich ist es eine Ausrede, ich weiß es auch. Ich meine, wie alt ist er? Er ist 25. 25, ja. Ja, und es ist... So, das hast du dir jetzt eine Weile angetan. Okay. Ja. Und jetzt hast du eine Affäre. Ja. Eine heimliche Affäre. Ja. Er weiß nichts davon. Nein, du, mit einem relativ älteren Mann. Ja, wie alt ist der Mann? 39. Eine reine Sexaffäre. Ja, total. Wo hast du ihn kennengelernt? In der Kneipe. Wie lange läuft das schon? 2 Monate. Wie oft seht ihr euch? Wie oft macht ihr es? Also, wir sehen uns eigentlich in der Woche 3-mal ungefähr. Verdammt viel. Ja, schon. Und das ist für dich jetzt schon eine Erfüllung? Ach, total. Weil ich weiß nicht, das ist so, wir sehen uns halt, also er steht halt vor der Tür und ich lasse ihn dann rein und wir können gerade noch so die Türen so schließen, dann fahren wir schon übereinander her. Es geht eigentlich nur um Sex. Ja, total. Wohnst du allein oder wohnst du mit deinem Freund zusammen? Also dadurch, dass mein Freund halt in einer anderen Stadt studiert, wohne ich wieder allein, aber wir haben halt das erste halbe Jahr zusammengelebt. Mhm. Das heißt, die Gefahr, dass ihr erwischt werdet, ist auch dann nicht so ganz groß, weil ihr so weit auseinander. Hast du ein schlechtes Gewissen deinem Freund gegenüber? Jein. Also ich habe ein schlechtes Gewissen drüber, wenn ich jetzt hier wenn ich jetzt hier alleine liege und mir Gedanken drüber mache. Mhm. Ja, dann habe ich schon, aber in dem Moment, in dem halt meine Affäre vor mir steht und dann denke ich halt nur an mich, dann denke ich halt eben, was mir fehlt und dann kann ich irgendwie auch leider kein schlechtes Gewissen haben. In dem Moment ist mir das klar, aber in dem Moment, wo es dann vorbei ist, wenn der 39-Jährige dann die Tür hinter sich zumacht, kommt dann ein ungutes Gefühl in dir auf? Dann brauche ich erstmal ein paar Stunden, um nochmal runterzukommen. Um dich zu erholen? Ja, so akklimatisieren. Aber also danach... Nein, eigentlich nicht. Das ist ja dieses Schlimme. Es ist rundherum sexuell für dich super interessant und toll und befriedigend mit dem Typ. Genau. Ja. Siehst du eine Gefahr, dass du dich in diesen Mann auch verliebst? Nein. Das nicht? Denke ich. ich nicht. Ich bin erst verheiratet, also ja. Er hat selber eine feste Partnerschaft und ich möchte mich eigentlich auch nicht von meinem Partner trennen. Hältst du es für möglich, dass dein Partner, ich meine, das halte ich für einen vorgeschobenen Grund, wenn er sagt, ich habe keine Lust auf Sex, weil das Studium so anstrengend ist. Ja, das kann mal für eine gewisse Zeit eine Phase geben, wo man da keinen Bock drauf hat. Generell halte ich das für eine Ausrede. Glaubst du, dass der vielleicht auch eine Affäre hat? Nee, auf gar keinen Fall. Aber wo bleibt seine Sexualität, sein Trieb? Er muss es ja auch irgendwo lassen. Naja, ich weiß es nicht. Also es gab neulich mal einen Vorfall, da habe ich ihn halt mehr oder weniger erwischt, wenn wir es mal so nennen. Mhm. Also ich wollte ihn halt damit überraschen, dass ich einen Tag früher als geplant zu ihm komme, halt in die andere Stadt, wo er halt studiert. Mhm. Und ich habe halt so einen Haustürschlüssel und er hat halt auch einen von mir hier. Und ich habe halt eben die Tür aufgesperrt und war halt ganz leise, bin die Treppe raufgetippelt und habe dann irgendwie Gestöhne gehört und dachte, ach du großer Gott, ne? Mhm. Ah, dann habe ich die Zimmertür aufgemacht und habe dann halt eben gesehen, wie mein Freund sich Filme angesehen hat. Und Pornofilme. Ja. Mhm. Siehst du, das beweist ja, dass er schon auch die Lust hat, ne? Ja klar, mir blieb aber im ersten Moment voll das Herz stehen. Ich dachte, mein Gott, warum lebt das nicht mit mir auch? Ja, absolut, absolut. Er hat ja in mir eine Frau gefunden, die meinetwegen auch auf Filmsex steht. Ich mag das ja auch. Du würdest dir wahrscheinlich auch mit ihm gerne unter Umständen auch mal einen Film angucken, ja, ne? Warum nicht? Natürlich. Ja. Ich meine, ich war auch die erste Frau, die mit ihm in den Sexshop gegangen ist. Die Situation, als du da reinkamst und der junge Mann guckte sich ein Porno an. Ja. Wie löste sich das denn auf? Hast du mitgemacht oder war er ganz verspannt? War er peinlich berührt und hat aufgehört oder was? Naja, ich denke, man muss aus solchen peinlichen Situationen echt immer das Beste machen. Und ich bin halt eben hin, ich so, hey, cool, hallo, und habe ihn halt kurz begrüßt und habe dann halt auch schon angefangen, ihn halt zu streicheln und so. Mhm. Habe also schon wieder die Initiative ergriffen und er hat halt total abgeblockt. Hat halt gesagt, keine Zeit und ist dann auch aus dem Zimmer gegangen und hat dann irgendwie in seinem Auto rumgeschraubt, ja. Irgendwas stimmt da nicht. Das kann alles nicht wahr sein. Irgendwas stimmt da nicht. Es deutet wirklich so darauf hin, dass er an dir kein sexuelles Interesse findet. Ja, und also ich frage mich halt, warum. Ja, also schlimm, dass es auch sich anhört dann für dich. Das ist halt, ich frage mich halt, warum. In den letzten Zeiten, während jetzt die Affäre läuft, hast du da mit deinem Freund auch nochmal Sex initiiert oder lässt du es jetzt ganz sein mit ihm? Nee, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja nicht so, als wenn es bei uns total eingeschlafen wäre, sondern wir haben das schon, aber das ist dann so klassisch, wie man kennt, diese rein rauf und raus Aktion. Und das ist so. Hast du ihn denn ganz konkret da schon so mal in die Ecke getrieben, um herauszukriegen, was mit ihm los ist? Ja. Und was sagt er? Ich habe auch schon gesagt, also wenn es so weitergeht, zu einer Beziehung gehört Liebe, zu einer Beziehung gehört aber auch Sex. Mhm. Was sagt er? Er hat gesagt, ja, und wir machen noch Sex, und ihr könnt das gar nicht verstehen, und er wird doch alles mitmachen, und ja, und ich sollte mich bloß nicht trennen, und hat halt eben angefangen, traurig zu werden, und ich sollte mich bitte bloß nicht trennen, und ich wäre doch die einzige Frau für ihn, und ja, aber dass er mich damit genau mit sowas in die Arme von einem anderen treibt, das bemerkt er halt, glaube ich, nicht. So, wie planst du dich jetzt weiter zu verhalten? Willst du das geheim und auch weiter fortsetzen? Ich glaube, das ist die einzige Art und Weise, meine Beziehung irgendwie aufrechtzuerhalten. Oder vielleicht gäbe es auch eine andere Möglichkeit, die Beziehung vielleicht aufzurütteln. Vielleicht, ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Vielleicht würde den das so schocken, wenn du ihm das einfach erzählst. Du sagst, pass mal auf, weil es bei uns so und so ist, habe ich dieses in den letzten 2 Monaten gemacht. Dann kapiert er vielleicht auch die Ernsthaftigkeit deiner Enttäuschung. Ich halte das nicht für ein gutes Modell, will ich dir sagen. Wenn du jetzt weiterhin in den nächsten Monaten oder vielleicht einem Jahr oder noch länger diese Beziehung nebenher laufen lässt. Ich finde es nicht in Ordnung. Nicht mal nur aus moralischen Gründen, sondern ich glaube einfach, da steht da was zwischen euch, da ist ein Problem, du hast noch eine geheime Welt. Ich glaube, dass es auch für dein Wohlbefinden nicht in Ordnung ist. Ich weiß es nicht. Also gerade jetzt in solchen Momenten, ich sitze hier auf dem Bett und ich komme mir vor, wie das auf gut Deutsch das größte Schwein auf Erden. Mhm. Weil ich mir denke, was tust du? Ich wäre so interessiert. Mensch, der dich liebt und du machst sowas. Ja, aber ich wäre so interessiert daran, wie der darauf reagieren würde, wenn du es ihm sagst. Ja, was meinst du? Meinst du, der wird sich von mir trennen? Nein, vielleicht gar nicht mal. Vielleicht sieht er dann auch die Notlage und vielleicht kommt er dann auch damit raus, was los ist bei ihm. Ich muss leider Schluss machen. Die Sendung ist gleich vorbei. Mhm. Sondrine. Alles Gute. Ja. Tschüss. Ich danke. Ja, ciao. In der Technik, Gudo und Hausen. Morgen sind wir wieder da. Ein Radio, eins Live, WDR Fernsehen. Ich freue mich auf euch. Gute Nacht, schöne Nacht. Bis dahin. Mhm.